Josef in Ägypten. Potiphars Weib spricht zu ihrem Gatten: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte mich schänden. Da ich aber ein Geschrei erhob und um Hilfe rief, ließ er sein Kleid zurück und entfloh. 1. Mose 39, 14 bis 18. Da nahm sein Herr Potiphar ihn, den Josef, und legte ihn ins Gefängnis. Aber Jahwe ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann, dass er ihm unter seiner Hand befahl, alle Gefangenen im Gefängnis, auf das alles, was da geschah, durch ihn gehen musste. 1. Mose 39, 20 bis 22. In den 7 üppigen Jahren zwingt der Finanzminister Josef die Ägypter zur Abgabe des Fünftels ihrer Ernte, ohne Bezahlung. Und schaffe, dass er Amtleute anstelle im Lande und nehme das Fünftel in den 7 reichen Jahren. Also schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen viel, wie Sand am Meer, so dass er es nicht mehr zählen konnte. 1. Mose 41, 34 und 49. Schließlich brachte Josef alles Geld an sich, das es in Ägypten und Kanaan gab, für das Getreide, das sie von ihm kaufen mussten. Als aber das Geld in Ägypten und Kanaan ausgegangen war, kamen alle Ägypter zu Josef und riefen: Schaff uns Brot, oder sollen wir vor deinen Augen sterben? Josef sprach: Tretet eure Herden ab, so will ich euch für das Vieh Brotkorn geben, da ihr kein Geld mehr habt. Wir wollen nicht verschweigen, dass nicht nur alles Geld, sondern auch schon alles Vieh in deinen Händen ist. Wir haben nichts mehr übrig als unsere Leiber und unsere Äcker. Also kaufte Josef das ganze Ägypten und machte das Volk zu Leibeigenen. Israel aber, Josefs Brüder, blieben in Ägypten im Lande Gosen wohnen, und sie beherrschten es und mehrten sich sehr. 1. Mose 47, 14 bis 27. Und Moses schaute sich nach allen Seiten um, und da er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er heimlich den Ägypter und verscharrte ihn in den Sand. 2. Moses 12, 2. Auszug aus Ägypten. Die Kinder Israels nahmen Überhand und zeugten viel Kinder und mehrten sich und wurden so viele, dass das ganze Land von ihnen voll war. Da kam ein neuer König über Ägypten, der erkannte die Vorrechte, die Josef seinem Stamme gesichert hatte, nicht an und sprach zu seinem Volke: Siehe, die Kinder Israels werden mächtiger und zahlreicher als wir. Wir müssen aus Vorsicht ihnen Schranken setzen, dass ihrer nicht zu viel werden. Denn auf sie ist kein Verlass. Wenn sich ein Krieg erhöbe, könnten sie sich zu unseren Feinden schlagen und gegen uns streiten und sich von unserem Reich lossagen. Und man setzte Vögte über sie und zwang sie zur Arbeit. Sie mussten beim Bau der Städte helfen, aber wie man sie auch einschränkte, sie vermehrten sich doch und wurden den Ägyptern eine Plage, so dass sie vor den Israeliten Angst bekamen. 2. Moses 1, 7 bis 12. Und die Kinder Israels seufzten über die Arbeit und schrien laut, und ihr Schreien über ihre Arbeit kam vor Gott. 2. Moses 2, 23. Ich will euch aus dem Lande Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jesubiter, in das Land, darinnen Milch und Honig fließt. 2. Moses 3, 17. Und ich will diesem Volke Gnade geben vor den Ägyptern, damit es nicht leer auszieht, sondern ein jegliches Weib soll von ihren Nachbarinnen und Hausgenossen fordern silberne und goldene Gefäße und Kleider, die sollt ihr auf eure Söhne und Töchter legen und den Ägyptern entwenden. 2. Moses 3, 21 bis 22 und 11, 2 bis 3. Nun sollst du sehen, was ich Pharao tun werde. Er wird nicht nur gezwungen werden, sie ziehen zu lassen, sondern er wird gezwungen werden, sie durch eine starke Hand aus dem Lande zu treiben. 2. Moses 6, 1. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es aus dem Lande, denn sie sprachen: Wir gehen sonst alle zugrunde. 2. Moses 12, 33. Und die Juden hatten getan, wie Moses es gesagt hatte, und von den Ägyptern geborgt silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu hatte Jahwe dem Volke Gnade gegeben, und sie stahlen es den Ägyptern. Und es zog mit ihnen viel Pöbelvolk und Schafe und Rinder und viel Vieh. 2. Mose 12, 35 bis 38. Eroberung Kanaans. Einzunehmende Völker, die größer und stärker sind als du. Ein großes, hochgewachsenes Volk, die Kinder Enaks, Aria, von denen du auch schon gehört hast. Wer kann wieder die Kinder Enaks bestehen? So wisse denn jetzt, dass Jahwe dein Gott es ist, der als ein verzehrendes Feuer dir vorangeht. Er wird sie vertilgen und vor dir niederwerfen, so dass du sie rasch aus ihrem Besitz vertreiben und vernichten kannst. 5. Moses 9, 2-3. Euer Herr Jahwe ist ein solcher, dass wenn er über ein Land kommt, so zerschmelzet es, dass alle Einwohner trauern müssen. Amos 9, 5. Und Moses sandte Spione gegen Jaeser, die machten Buhlschaft mit den Töchtern der Amoriter und überlisteten mit deren Hilfe alle, die darinnen waren. 4. Moses 21, 32. Als die Wachen einen Mann aus der Stadt herauskommen sahen, sagten sie zu ihm: Zeig uns, wo man in die Stadt eindringen kann, dann werden wir dir unser Wohlwollen beweisen. Er zeigte ihnen eine Stelle, wo sie in die Stadt eindringen könnten, und sie schlugen die Stadt mit scharfem Schwert. Den Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen. 1. Richter 1, 24 bis 25. So gewannen wir zu der Zeit alle Städte und schlugen mit dem Bann, also töteten, alle Männer, Weiber und Kinder und ließen niemand übrig. Nur das Vieh raubten wir für uns und die Beute, die wir in den Städten fanden. 5. Moses 2, 34 bis 35. Finanzielle Unterjochung der Völker. Jahwe wird dir Gewinn geben, wie er dir versprochen hat, dass du vielen Völkern leihen wirst, aber du wirst von niemandem zu borgen brauchen. 5. Moses 15, 6 und 28, 12. Da aber Israel mächtig ward, machte es die Kanaaniter zinsbar, doch vertreiben konnte es sie nicht. Und die Einwohner zu Kitron und Nahahol und zu Beth-Semes und Beth-Anat wurden zinsbar. Aber die Amoriter blieben auf dem Gebirge Heres wohnen, doch die Hand des Hauses Josef ruhte schwer auf ihnen, denn sie waren alle zinsbar geworden. 1. Richter 1, 28 bis 35. Höret dies, die ihr die Armen unterdrücket und die Notleidenden im Lande ausbeutet und dabei sprechet: Wann wird der Sabbat ein Ende haben, dass wir wieder können schachern mit Korn und können das Maß verringern und den Schekel steigern und die Waage fälschen, auf dass wir die Armen um ihr Geld und die Dürftigen um ihr letztes Paar Schuhe bringen und ihnen Spreu für Korn verkaufen? Amos 8, 4-8. Denn man findet unter meinem Volke Gottlose, die den Leuten auflauern und Fallen zurichten, sie zu fangen, wie die Vogler tun mit dem Koben. Und ihre Häuser sind angefüllt mit betrügerischem Erwerb, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ist. Daher werden sie gewaltig und reich, dick und glänzend von Fett. Jeremias 5, 26, 27. Aber etliche sprachen: Lasst uns unsere Äcker, Weinberge und Häuser versetzen und Getreide nehmen in der Teuerung. Etliche aber sprachen: Lasst uns Geld entlehnen auf Zinsen dem Könige, auf unsere Äcker und Weinberge. Nehemias 5, 3-4. Des Handels der Ägypter und des Gewerbes der Mohren und der langen Leute zu Seba wirst du dich bemächtigen. Sie werden dir gehören und von dir in Fesseln geschlagen und auf den Knien vor dir flehen. Jesajas 45, 14. Du wirst aufsaugen die Milch der Völker und der Könige Brüste sollen dich säugen. Jesajas 60, 16. Fremde werden stehen und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackersleute und Weingärtner sein. Und ihr werdet die Güter der Völker verzehren und in ihren Reichtum werdet ihr eintreten. Jesaja 61, 5-6.